Siebenter Gesang von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ilias von Homer. Siebenter Gesang. Athene und Apollon, die Schlacht zu enden, heißen Hektor, den tapfersten Achaier, zum Zweikampf fordern. Unter neun Fürsten trifft das Los den Ajas, Telamons Sohn. Die Nacht trennt die Kämpfer. Nestor in Agamemnons Gezelt rät Stillstand, um die Toten zu verbrennen und Verschanzung des Lagers. Antenor in Ilios rät, die Helena zurückzugeben, welches Paris verwirft. Am Morgen lässt Priamos die Achaier um Stillstand bitten. Bestattung der Toten, Verschanzung des Lagers und Poseidons Unwille. In der Nacht unglückliche Zeichen von Zeus. Dieses gesagt, durcheilte das Tor der strahlende Hektor. Auch Alexandros, der Bruder, enteilete. Aber ihr Herz war beiden entbrannt, zu kämpfen, den tapferen Kampf der Entscheidung. Wie wenn ein Gott den Schiffern nach sehnlichem Harren den Fahrwind sendet, nachdem arbeitend mit schön geglätteten Rudern lange das Meer sie geregt und müd hinsanken die Glieder. Also erschienen sie dort den sehnlich harrenden Troern. Jeder entrafft, er nun den Menestios, jenes Beherrschers, Areitoos Sohn, den der Keulenschwinger in Arne, Areitoos zeugt und die herrliche Philomedusa. Aber Hektor durchschoss dem Eioneus unter des Helmes ehernem Rand mit dem Speere den Hals und löst ihm die Glieder. Glaukos, Hippolochos Sohn, der lykischen Männer Gebieter, traf den Iphinoos jetzt im Sturme der Schlacht mit dem Wurfspieß. Dexias Sohn, da das schnelle Gespann er bestieg, in die Schulter, und er entsank vom Wagen zur Erd, ihm erschlafften die Glieder. Doch als jene bemerkt, die Herrscherin Pallas Athene, Argos Volk hinraffend im Ungestüme der Feldschlacht, stürmendes Schwungs entflog sie den Felsenhöhen des Olympos, hin zu Ilios Stadt. Entgegen ihr eilet Apollon, schauend von Pergamos Zinne, den Troern gönnend den Siegsruhm. Jetzt begegneten sich die Unsterblichen dort an der Buche, und zur Athene begann Zeus Sohn, der Herrscher Apollon: Warum so voller Begier, o Zeus des allmächtigen Tochter, kamst du anjetzt vom Olympos? Wie treibt dich der heftige Eifer, dass du vielleicht den Achaiern der Schlacht abwechselnden Sieg nun gebest? Denn nicht der Troer, der Fallenden, jammert dich jemals. Aber gehorchtest du mir, was weit zuträglicher wäre, jetzt darin ließen wir ruhen den feindlichen Kampf der Entscheidung. Heut, doch künftig, erneun sie die Feldschlacht, bis sie das Schicksal Ilios endlich erreicht, dieweil es also im Herzen euch Göttinnen gefällt, die hohe Stadt zu verwüsten. Drauf antwortete Zeus' blauäugige Tochter Athene: Also sei's, Ferntreffer, denn dies auch selber gedenkend kam ich anjetzt vom Olympos zu Troern herab und Achaiern. Aber wohlan, wie strebst du den Kampf der Männer zu stillen? Ihr antwortete drauf Zeus' Sohn, der Herrscher Apollon: Hektor erhöhn wir den Mut, dem gewaltigen Rossebezähmer, ob er einzeln vielleicht der Danaer einen hervorruft, gegen ihn anzukämpfen in schreckenvoller Entscheidung. Und ob dann unwillig die erzumschienten Achaier einen allein hersenden zum Kampf mit dem göttlichen Hektor. Jener sprach's. Ihm gehorchte die Herrscherin Pallas Athene. Helenos aber vernahm des Priamos Sohn in der Seele jenen Rat, der beider unsterblichen Sinne gefallen. Eilend trat er zu Hektor hinan und redete also: Hektor, Priamos Sohn, an Ratschluss gleich dem Kronion, willst du jetzt mir gehorchen? Dein liebender Bruder ja bin ich. Heiße die anderen ruhn, die Troer umher und Achaier. Selbst dann rufe hervor den tapfersten aller Achaier, gegen dich anzukämpfen in schreckenvoller Entscheidung. Denn noch nicht dir fällt es, den Tod und das Schicksal zu dulden. Also vernahm ich die Stimme der ewig währenden Götter. Jener sprach's, doch Hektor erfreute sich hoch ob der Rede, trat dann hervor in die Mitt und hemmte die troischen Haufen, haltend die Mitte des Speers, und still nun standen sie alle. Auch Agamemnon setzte die hellumschienten Achaier. Aber Pallas Athen und der Gott des silbernen Bogens, setzten sich beid an Gestalt wie zween hochfliegende Geier auf die erhabene Buche des ägiserschütternden Vaters, froh die Männer zu schaun, und die Ordnungen saßen gedrängt nun dicht von Schilden und Helmen und ragenden Lanzen umstarret. Sowie unter dem West hinschauert ins Meer ein Gekräusel, wann er zuerst andrängt und dunkler die Flut sich erhebet. Also saßen geschart die Achaier umher und die Troer durch das Gefild, und Hektor begann in der Mitte der Völker: Hört mein Wort, ihr Troer und hellumschiente Achaier, dass ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet. Unseren Bund hat Zeus, der Erhabene, nicht vollendet, sondern bösen Entschluss verhänget er beiderlei Völkern, bis entweder ihr selbst einnahmt die getürmete Troja oder vor uns ihr erliegt bei den meerdurchwandelnden Schiffen. Euch ja sind im Heere die tapfersten Helden Achaias. Wem nun solcher das Herz mit mir zu kämpfen gebietet, hieher tret er hervor mit dem göttlichen Hektor zum Vorkampf. Also beding ich das Wort und zeug uns werde Kronion, wenn mich jener erlegt mit ragender Spitze des Erzes, trag er den Raub des Geschmeides hinab zu den räumigen Schiffen, aber den Leib entsend er gen Ilios, dass in der Heimat Trojas Männer und Frauen des Feuers Ehre mir geben. Wenn ich jenen erleg und Ruhm mir gewähret Apollon, trag ich den Raub des Geschmeides in Ilios heilige Feste, dass ich ihn häng an den Tempel des treffenden Phöbos Apollon. Doch der Erschlagene kehrt zu den schön gebordeten Schiffen, das mit Pracht ihn bestatten die hauptumlockten Achaier und ihm ein Grab aufschütten am breiten Hellespontos. Künftig, sagt dann einer der spätgeborenen Menschen im vielrudrigen Schiffe zum dunkelen Meer hinsteuernd, seht das ragende Grab des längst gestorbenen Mannes, der einst tapfer im Streit hinsank dem göttlichen Hektor. Also spricht er hinfort, und mein ist ewiger Nachruhm. Jener sprach's, doch alle verstummten umher und schwiegen. Schimpflich war's zu weigern und anzunehmen gefahrvoll. Endlich stand Menelaos empor und redete also strafend mit herbem Verweis, und schwer erseufzt er im Herzen: Weh mir, drohende Prahler, Achairinnen, nicht mehr Achaier! Traun, doch Schmach ist solches und unauslöschliche Schande, wenn kein Danaer nun dem Hektor wagt zu begegnen. Aber o mögt ihr all in Wasser und Erd euch verwandeln, wie ihr umher da sitzet, so herzlos jeder und ruhmlos. Selber dann gürt ich jenem zum Kampfe mich, oben im Himmel hangen des Siegs Ausgäng an der Hand der unsterblichen Götter. Jener sprach's und hüllte das stattliche Waffengeschmeid um. Jetzo war Menelaos des Lebens Ziel dir genahet, unter Hektors Händen, der weit an Kraft dich besiegte. Hätten dich nicht auffahrend gehemmt die König Achaias. Selbst auch Atreus Sohn, der Völkerfürst Agamemnon, fasst ihm die rechte Hand und redete, also beginnend: Nimm doch Bedacht, Menelaos, du Göttlicher, wenig bedarfst du so unbedachtsamer Wut. Drum fasse dich, herzlich betrübt zwar, und wetteifre nicht, den stärkeren Mann zu bekämpfen, Hektor, Priamos Sohn, vor dem auch andere zittern. Ihm hat Achilleus selbst in der männerehrenden Feldschlacht schaudernd stets sich genaht, der doch viel stärker wie du ist. Du denn setze dich nun zur Schar der Deinigen wandelnd. Diesem zum Kampf erhebt sich ein anderer wohl, der Achaier. Mög er auch furchtlos sein, auch unersättlich des Krieges, doch wird, mein ich, er froh die ermüdeten Knie beugen, wenn er entrinnt dem blutigen Kampf und der ernsten Entscheidung. Also sprach und wandte des Bruders Herz Agamemnon, denn sein Wort war gerecht. Er gehorcht ihm, und die Genossen zogen ihm freudig nunmehr den Waffenschmuck von den Schultern. Aber Nestor erhub sich in Argos Volk und begann so: Wehe, wie großes Leid dem achaiischen Lande herannaht! Weinen ja würde vor Schmerz der graue, reisige Peleus, rühmlich die Myrmidonen mit Rat und Rede beherrschend, der einst herzlich erfreut mich fragt in seinem Palaste, rings nach aller Argeier Geschlecht und Zeugungen forschend. Hört er nun, wie sie alle sich scheu hinschmiegen vor Hektor. Flehend wird er die Händ empor zu den himmlischen heben, daß aus den Gliedern der Geist einging in Aides Wohnung. Wenn ich, o Vater Zeus und Pallas Athen und Apollon, grünete, so wie einst, da an Keladons reißendem Strome kämpfte der Pylier Heer mit Arkadiens Lanzen geübten, hart an Phejas Mauern, wo schnell der Jardanos hinströmt. Vorn war jenen im Kampf Ereuthalion, ähnlich den Göttern, hell um die Schultern geschmückt mit des Areithoos Rüstung, jenes erhabenen Helden, der Keulenschwinger mit Namen, rings von Männern genannt und schöngegürteten Weibern. Denn nie trug er Bogen noch ragende Lanz in die Feldschlacht, sondern trennte die Reihen mit dem Schwung der eisernen Keule. Diesen erschlug Lykurgos durch Arglist, nicht durch Gewalt ihn, laurend im engen Wege, wo nichts ihm die eiserne Keule frommete gegen den Tod. Denn zuvor ihm rannte Lykurgos mitten die Lanz in den Leib, daß zurück auf den Boden er hinsank. Und er entblößt ihn der Wehr, die geschenkt der eherne Ares. Diese trug er selber hinfort im Getümmel des Ares. Aber nachdem Lykurgos daheim im Palaste gealtert, übergab er die Wehr Ereuthalion, seinem Genossen, der nun trotzend darauf die tapfersten alle hervorrief. Doch sie erbebten ihm all und zitterten, keiner bestand ihn. Mich nur entflammte der Mut voll kühnes Vertrauens zu dem Kampfe, unverzagt, doch war an Geburt ich der Jüngste von allen, und ich kämpft ihm entgegen, und Ruhm verlieh mir Athene. Ihn, den größesten nun und gewaltigsten Mann, erschlug ich, daß weit ausgestreckt er umherlag, hiehin und dorthin. Wär ich so jugendlich noch und ungeschwächtes Vermögens, traun bald fände des Kampfs der Helm umflatterte Hektor. Aber von euch ringsher, den tapfersten Helden Achaias, keiner auch wagt es getrost, dem Hektor dort zu begegnen. Also schallt der Greis. Da erhuben sich neun in der Heerschar. Erst vor allen erstand der Herrscher des Volks Agamemnon, ihm zunächst der Tydeide, der starke Held Diomedes, drauf die Ajas zugleich mit trotzigem Mute gerüstet, dann Idomeneus selbst und Idomeneus Kriegesgenoss auch, Held Meriones, gleich dem männermordenden Ares, auch Eurypylos darin, der glänzende Sohn des Euämon, Thoas auch, der Andrämonid und der edle Odysseus. Alle, sie waren bereit zum Kampf mit dem göttlichen Hektor. Doch von neuem begann der gerenische reisige Nestor. Jetzt durchs Los miteinander entscheidet es, welcher bestimmt sei. Hoch erfreun wird dieser die hell umschienten Achaier. aber er wird auch selbst in seinem Herzen sich freuen, wenn er entrinnt dem blutigen Kampf und der ernsten Entscheidung. Jener sprach's, und ein Los bezeichnete jeder sich selber. Alle warfen sie dann in den Helm Agamemnons, des Königs. Aber das Volk hub flehend die Händ empor zu den Göttern. Also betete mancher, den Blick gen Himmel gewendet: Vater Zeus, gib Ajas das Los, o gib's dem Tydeiden oder ihm selbst, dem König der golddurchstrahlten Mykene. Also das Volk. Dort schüttete nun der reisige Nestor, und es entsprang dem Helme das Los, das sie selber gewünschet, Ajas Los. Rings trug es der Herold durch die Versammlung, rechtshin allen es zeigend, den edlen Helden Achaias. Aber nicht erkennend verleugnete solches ein jeder. Doch wie er jenen erreicht, ringsum die Versammlung durchwandelnd, der das Bezeichnete warf in den Helm, den strahlenden Ajas, hielt er unter die Hand und hinein warf's nahend der Herold. Schnell erkannt er schauend sein Los und freute sich herzlich, warf es dann vor die Füße zur Erd hin, also beginnend: Wahrlich, mein ist, Freunde, das Los, und ich freue mich selber herzlich, dieweil ich hoffe den Sieg vom göttlichen Hektor. Aber wohlan, indes ich mit Kriegsgerät mich umhülle, fleht ihr alle zu Zeus, dem waltenden Sohne des Kronos, vor euch selbst in der Stille, dass nicht die Troer es hören, oder mit lautem Gebet, denn niemand fürchten wir wahrlich. Keiner soll durch Gewalt unwillig mit Zwang mich vertreiben, noch durch siegende Kunst, denn nicht unkundig des Krieges hoff ich in Salamins Flur geboren zu sein und erzogen. Jener sprach's, und sie flehten zu Zeus Kronion, dem Herrscher. Also betete mancher, den Blick gen Himmel gewendet: Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida, gib nun Ajas den Sieg, das glänzenden Ruhm er gewinne. Aber ist auch Hektor dir wert, und waltest du seiner, gleich dann schmücke sie beide mit Kraft und Ehre des Sieges. Also das Volk, denn es deckte mit blinkendem Erze sich Ajas. Aber nachdem er den Leib ringsum in Waffen gehüllet, stürmt er daher, wie Ares, der Ungeheure sich nahet, der in die Schlacht eingehet zu Männern, welche Kronion trieb zum erbitterten kampfe der geistverzehrenden Zwietracht. Also erhub sich Ajas, der ragende Hort der Achaier. Lächelnd mit finsterem Ernste des Antlitzes und mit den Füßen wandelt er mächtiges Schritts und schwang die erhabene Lanze. Sein erfreuten sich hoch die Danaer ringsher schauend. Aber dem Volk der Troer durchschauderte Schrecken die Glieder. Selbst dem Hektor begann sein Herz im Busen zu schlagen. Doch nicht konnt er nunmehr wo zurückfliehn, noch sich verbergen unter die Haufen des Volks, denn er forderte selber den Zweikampf. Ajas nahte heran und trug den türmenden Schild vor, ehern und siebenhäutig, den Tychios klug ihm vollendet, hochberühmt in des Leders Bereitungen, wohnend in Hyle. Dieser schuf ihm den regsamen Schild aus sieben Häuten, feist genähreter Stier, und umzog zum achten mit Erz sie. Den nun trug vor der Brust der Telamonier Ajas, stellte sich nahe vor Hektor und sprach die drohenden Worte. Hektor, deutlich nunmehr erkennest du, einer mit einem, wie sich im Danaervolk noch andere Helden erheben, auch nach Peleus Sohn, dem zermalmenden, löwenbeherzten, jener zwar bei den schnellen, gebogenen Schiffen des Meeres, ruht nun zürnend im Geist dem Hirten des Volks Agamemnon. Aber auch wir sind Männer, mit Freudigkeit dir zu begegnen, und noch viel, wohlauf und beginne du Kampf und Entscheidung. Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor: Ajas, göttlicher Sohn des Telamon, Völkergebieter, denke mich nicht durch Trotz wie ein schwaches Kind zu versuchen oder ein Weib, das nimmer des Kriegs arbeiten gelernet. Wohl sind mir die Kämpfe bekannt und die Schlachten der Männer. Rechtshin weiß ich zu wenden und links zu wenden den Stierschild, dürrer Last, um stets unermüdeter Stärke zu kämpfen. Weiß zu Fuß ihn zu tanzen, den Tanz des schrecklichen Ares. Weiß auch rasch im Getümmel die fliegenden Rosse zu lenken. Aber nicht ereile mein Speer dich, tapferer Krieger, heimlich mit laurender List. Nein, öffentlich, ob er dich treffe. Sprach's, und im Schwung entsandt er die weithin schattende Lanze. Und sie traf dem Ajas den siebenhäutigen Stierschild auf das obere Erz, das ihm zum achten umherlag. Sechs der schichten durchdrang das spaltende erz unbezwingbar, doch in der siebenten haut ermattet es. Wieder entsandt ihm Ajas, der göttliche Held, die weithinschattende Lanze, und sie traf dem Hektor den Schild von gerundeter Wölbung. Siehe, den strahlenden Schild durchschmetterte mächtig die Lanze, auch in das Kunstgeschmeide des Harnisches drang sie geheftet, grad hindurch an der Weiche des Bauchs durchschnitt sie den Leibrock, stürmend. Da wandt sich jener und mied das schwarze Verhängnis. Beide dann zogen heraus die ragenden Speer, und zugleich nun rannten sie an, blutgierig wie raubverschlingende Löwen oder wie Eber des Waldes von nicht unkriegrischer Stärke. Priamos Sohn stieß mächtig den Speer auf die Mitte des Schildes, doch nicht brach er das Erz, denn rückwärts bog sich die Spitze. Ajas stach nun den Schild anlaufend ihm, aber hindurch drang schmetternd die eherne Lanz und erschütterte jenen im Angriff. Streifend am Hals hinfuhr sie, und schwarz entspritzte das Blut ihm. Doch nicht ruhte vom Kampf der helmumflatterte Hektor, sondern wich und erhub mit nervichter Rechte den Feldstein, der dort lag im Gefilde, den dunkelen, rauen und großen, schwang ihn hin und dem Ajas den siebenhäutigen Stierschild traf er gerad auf den Nabel, das ringsum dröhnend das Erz scholl. Wieder erhub nun Ajas den noch viel größeren Feldstein, sandt ihn daher umschwingend und strengt unermeßliche Kraft an. Einwärts brach er den Schild mit dem mühlsteinähnlichen Felsen und verletzt ihm die Knie, daß rücklings jener dahinsank, fest den Schild in der Hand. Doch schnell erhob ihn Apollon. Jetzt auch hätten mit Schwertern in nahem Kampf sie verwundet, wenn nicht zween Herolde, die Boten Zeus und der Männer, eilend genaht von den Troern und erzumschirmten Achaiern. Dort Idaeos und hier Talthybios, beide verständig. Zwischen die Kämpfenden streckten die Stäbe sie. Aber Idaeos sprach das Wort, der Herold, verständiges Rates erfahren. Nun nicht mehr, ihr Kinder des feindlichen Kampfs und Gefechtes. Beide, ja seid ihr geliebt, dem Herrscher im Donnergewölk Zeus, beid auch tapfere Streiter, das schaueten jetzo wir alle. Doch nun nahet die Nacht, gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen. Gegen ihn rief antwortend der Telamonier Ajas, erst den Hektor ermahnt, Idaeos also zu reden. Weil ihr selbst zum Kampfe die Tapfersten alle hervorrief, jener Beginn, und gerne gehorch ich dir, wenn er zuerst will. Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor: Ajas, dieweil dir ein Gott die Kraft und die Größe verliehen und den Verstand und im Speere der Beste du bist der Achaier, lass uns jetzt ausruhen vom feindlichen Kampf der Entscheidung. Heut, doch künftig erneun wir die Feldschlacht, bis uns ein Dämon trennen wird und geben der Völker einem den Siegsruhm. Denn nun nahet die Nacht, gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen. Dass du dort bei den Schiffen das Herz der Achaier erfreuest, doch vor allen der Freund und deiner lieben Genossen, aber ich selbst, heimkehrend in Priamos Stadt des Beherrschers, Trojas Männer erfreu und Saum nachschleppende Weiber, welche für mich aufflehend an heiliger Stätte sich sammeln. Lass uns jetzt auch einander mit rühmlichen Gaben beschenken, dass man sage hinfort bei Troern und bei Achaiern: Seht, sie kämpften den Kampf der geistverzehrenden Zwietracht, und dann schieden sie beid in Freundschaft wieder versöhnet. Jener sprach's und reicht ihm das Schwert voll silberner Buckeln samt der Scheid in die Hand und dem schön gezierten Gehenke. Ajas schenkt ihm dagegen den Leibgurt, schimmernd von Purpur. Also schieden sie beid. Es kehrte zum Volk der Achaier einer, zum Heer der Troer der andere. Jene mit Freude schaueten nun, daß lebend und unverletzt er daherging, Ajas Händen entflohn und unaufhaltsamer Stärke, führten ihn dann in die Stadt und glaubeten kaum ihn errettet. Auch den Ajas führten die hellumschienten Achaier hin zum Held Agamemnon, der hoch des Sieges erfreut war. Als sie nunmehr ins Gezelt um Atreus Sohn sich versammelt, opferte jenen zum Schmaus der Völkerfürst Agamemnon einen Stier, fünfjährig und feist, dem starken Kronion. Rasch ihn zogen sie ab und zerlegeten alles geschäftig, schnitten behend in Stücke das Fleisch und steckten's an Spieße, brieten es dann vorsichtig und zogen es alles herunter. Aber nachdem sie ruhten vom Werk und das Mahl sich bereitet, schmausten sie, und nicht mangelt ihr Herz des gemeinsamen Mahles. aber den Ajas ehrt er mit weithinreichendem Rücken, Atreus Heldensohn, der Völkerfürst Agamemnon. Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, jetzo begann der Greis, den Entwurf zu ordnen in Weisheit, Nestor, der schon eher mit trefflichem Rate genützet. Dieser begann wohlmeinend und redete vor der Versammlung: Atreus Sohn und ihr andern, erhabene Fürsten Achaias, viele ja sind gestorben der hauptumlockten Achaier, welchen das schwarze Blut um den schönen Strom des Skamandros Ares, der wütrich vergoß und die Seelen zum Aides sanken. Darum lasst mit dem Morgen den Krieg ausruhn der Achaier, dass wir gesamt auf Wagen die Leichname holen, von Rindern und Maultieren geführt. Alsdann verbrennen wir alle, etwas entfernt von den Schiffen, damit einst jeder den Kindern bringe den Staub, wann wieder zum Vaterlande wir heimziehn. Einen Hügel am Brand erheben wir draußen versammelt, allen zugleich im Gefild, und neben ihm bauen wir eilig, hochgetürmt die Mauer, uns selbst und den Schiffen zur Schutzwehr. Drin auch bauen wir Tore mit wohl einfugenden Flügeln, dass bequem durch solche der Weg sei Rossen und Wagen. Draußen umziehen wir sodann mit tiefem Graben die Mauer, welche rings abwehre den reisigen Zeug und das Fußvolk, dass nicht einst andränge die Macht hochherziger Troer. Jener sprach's, und umher die Könige riefen ihm Beifall. Auch die Troer kamen auf Ilios Burg zur Versammlung, schreckenvoll und verwirrt, vor Priamos hohem Palaste. Und vor ihnen begann der verständige Held Antenor: Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner und ihr Genossen, dass ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet. Auf die Argeierin Helena nun und die Schätze mit jener geben wir Atreus Söhnen zurück. Nun streiten wir treulos gegen den heiligen Bund. Drum hoff ich nimmer, dass Wohlfahrt unserem Volke gedeihe, bevor wir also gehandelt. Also redete jener und setzte sich. Wieder erhob sich Alexandros, der Held der lockigen Helena Gatte. Dieser erwiderte drauf und sprach die geflügelten Worte: Keineswegs, Antenor, gefällt mir, was du geredet. Leicht wohl könntest du sonst ein besseres raten, denn solches. Aber wofern du wirklich in völligem Ernste geredet, traun, dann raubeten dir die Unsterblichen selbst die Besinnung. Jetzo verkünd auch ich den rossebezähmenden Troern. Gerade heraus bekenn ich, das Weib nie geb ich es wieder, aber das Gut, soviel ich aus Argos führt in die Wohnung, will ich gesamt nun erstatten und noch des meinen hinzutun. Also redete jener und setzte sich. Wieder erhub sich Priamos, Dardalios Enkel, an Rat den Unsterblichen ähnlich. Dieser begann wohlmeinend und redete vor der Versammlung: Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner und ihr Genossen, dass ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet. Jetzo nehmet das Mahl durch das Kriegsheer, so wie gewöhnlich, und gedenkt der nächtlichen Hut, und jeder sei wachsam. Morgen geh Idaeos hinab zu den räumigen Schiffen, dass er den Fürsten des Volks Agamemnon und Menelaos sage die Red Alexandros, um welchen der Streit sich erhoben. Auch dies heilsame Wort dann verkündige, ob sie geneigt sind, auszuruhen vom Getöse der Feldschlacht, bis wir die Toten, erst verbrannt, doch künftig erneuen wir, bis uns ein Dämon trennen wird und geben der Völker einem den Siegsruhm. Jener sprach's, da hörten sie aufmerksam und gehorchten. Ringsum nahm man das Mahl durch das Kriegsheer, Haufen bei Haufen. Morgens ging Idaeos hinab zu den räumigen Schiffen, und er fand die Achaier im Rat, die Genossen des Ares, neben dem Hinterschiff Agamemnons. Jener sich nahend trat in den Kreis und begann der laut austönende Herold: Atreus Söhn und ihr andern erhabene Fürsten Achaias, Priamos sendete mich und die anderen Edlen der Troer, dass ich, wär es vielleicht euch angenehm und gefällig, sagte die Red Alexandros, um welchen der Streit sich erhoben. Alles gut, so viel Alexandros in räumigen Schiffen her gen Troja geführt, hätt er der Tod ihn ereilet, will er gesamt euch erstatten und noch des Seinen hinzutun. Aber die Jugendvermählte von Atreus Sohn Menelaos gibt er nie, wie er sagt, ob zwar ihn die Troer ermahnen. Dieses Wort auch sollt ich verkündigen, ob ihr geneigt seid, auszuruhen vom Getöse der Feldschlacht, bis wir die Toten erst verbrannt, doch künftig erneuen wir, bis uns ein Dämon trennen wird und geben der Völker einem den Siegsruhm. Jener sprach's, doch alle verstummten umher und schwiegen, Endlich begann vor ihnen der Rufer im Streit, Diomedes. Daß nur keiner das Gut Alexandros nehme, ja, selbst nicht Helena, wohl ja erkennt, auch wer unmündiges Geistes, daß nunmehr den Troern das Ziel des Verderbens daherdroht. Jener sprach's, da jauchzten ihm rings die Männer Achaias, hoch das Wort anstaunend von Tydeus Sohn Diomedes. Jetzo sprach zu Aideos der Völkerfürst Agamemnon: Selber jetzt, Aideos, vernahmst du das Wort der Achaier, welchen Bescheid sie geben. Auch mir geliebet es also. Doch der toten Verbrennung sei euch mitnichten verweigert. Nicht ja gebührt Kargheit bei abgeschiedenen Toten, dass man, nachdem sie gestorben, mit Glut zu besänftigen eile. Höre den Bund Zeus selber, der donnernde Gatte der Here. Jener sprach's, und empor zu den Himmlischen hob er den Zepter. Aber es kehrt Aideos zum heiligen Ilios wieder. Jene noch saßen im Rat, die Troer und Dardanionen, alle gedrängt miteinander und harreten seiner Zurückkunft. Jetzo kam Aideos daher und sagte die Botschaft, hingestellt in die Mitte. Da rüsteten jene sich eilig, andere Leichen zu holen und andere Holz aus den Wäldern. Auch die Argeier indes von den schön gebordeten Schiffen eileten, Leichen zu holen und andere Holz aus den Wäldern. Aber die Sonn erhellte mit jungem Strahl die Gefilde aus des tief ergossenen Okeanos ruhiger Strömung steigend am Himmel empor. Da begegneten jen einander. Schwer nun war's zu erkennen im Schlachtfeld jeden der Männer. Doch sie wuschen mit Wasser den blutigen Mord von den Gliedern, heiße Tränen vergießend, und huben sie all auf die Wagen. Aber zu weinen verbot Held Priamos. Jene nun schweigend legten gehäuft auf die Scheiter die Leichname trauriges Herzens, zündeten an das Feuer und kehrten zur heiligen Troja. Also auch dort entgegen die hell umschienten Achaier, legten gehäuft auf die Scheiter die Leichname trauriges Herzens, zündeten an das Feuer und kehrten zu räumigen Schiffen. Als noch nicht der Morgen erschien, nur grauende Dämmerung, jetzo erhub um den Brand sich erlesenes Volk der Achaier. Einen Hügel umher erhoben sie, draußen versammelt, allen zugleich im Gefild, und neben ihm bauten sie eilig, hochgetürmt, die Mauer, sich selbst und den Schiffen zur Schutzwehr. Drin auch bauten sie Tore mit wohl einfugenden Flügeln, daß bequem durch solche der Weg war, Rossen und Wagen. Draußen umzogen sie dann mit tiefem Graben die Mauer, breit umher und groß, und drinnen auch pflanzten sie Pfähle. So arbeiteten hier die hauptumlockten Achaier. Dort die Götter um Zeus, den Wetterleuchtenden sitzend, staunten dem großen Werke der erzumschirmten Achaier. Unter ihnen begann der Erderschüttrer Poseidon. Vater Zeus, ist irgendein Mensch der unendlichen Erde, der zu den himmlischen noch mit Herz und Sinne sich wende? Siehest du nicht, wie jetzo die hauptumlockten Achaier eine Mauer den Schiffen erbaueten, rings auch den Graben führeten, ohn uns Göttern zuvor Hekatomben zu opfern? Nun wird diesen ein Ruhm, soweit der Tag sich verbreitet. Doch vergessen wird jene, die ich und Phöbos Apollon einst um Laomedons Stadt mit ringender Kraft gegründet. Unmutsvoll nun begann der Herrscher im Donnergewölk, Zeus: Wehe mir, Erderschüttrer, Gewaltiger, welcherlei Rede! Wenn ja ein anderer noch der Unsterblichen jener Erfindung zittere, der weit schwächer denn du an Arm und Gewalt ist, doch dir wäret der Ruhm, soweit der Tag sich verbreitet. Auf wohlan, sobald nun die hauptumlockten Achaier heimgekehrt in den Schiffen zum lieben Lande der Väter, reiße dann ein die Mauer und stürze sie ganz in die Meerflut, wieder das große Gestad umher mit Sande bedeckend, dass auch die Spur hinschwinde vom großen Bau der Achaier. Also redeten jen im Wechselgespräch miteinander. Nieder sank nun die Sonn, und der Danaer Werk war vollendet. Rings in den Zelten erschlugen sich Stier und Genossen des Mahles. Aber viel der Schiffe mit Wein beladen aus Lemnos landeten, hergesandt vom Jasoniden Euneos, welchen Hypsipyle trug dem Völkerhirten Jason. Atreus Söhnen allein, Agamemnon und Menelaos, sandt er edleren Trank zum Geschenk her, tausend der Maße. Dort nun kauften des Weins die hauptumlockten Achaier. Andere brachten Erz und andere blinkendes Eisen, andere dann Stierhäut und andere lebende Rinder, andere Gefangene der Schlacht und bereiteten lieblichen Festschmaus. Also die Nacht durchharrten die hauptumlockten Achaier, schmausend. Auch dort die Troer in Ilios und die Genossen. Aber die ganze Nacht sann Unheil Zeus der Erhabne, drohend mit Donnergetön. Da faßte sie bleiches Entsetzen. Ringsher Wein aus den Bechern vergossen sie. Keiner auch durft ihn trinken, bevor er gesprengt dem allmächtigen Sohne des Kronos. Jeder ruhete dann und empfing die Gabe des Schlafes. Ende von siebenter Gesang.